Good morning! Guten Morgen! And once again, we are rocking and rolling. Einmal mehr, we are rocking and rolling. You know, it's really sad when you see how much religion resists people. Es ist wirklich traurig, wenn du siehst, wie stark Religion die Menschen in Auflehnung bringt. And how it destroys life. Und wie Religion die Leben zerstört. I'm gonna give you some certain things which is so clearly how religion differs from Christianity. Ich gebe dir gewisse Dinge, die klar zeigen, wie sehr sich Religion vom Christentum unterscheidet. Here's the first one. Hier ist das erste. Religion is always based on performance. Christianity is based on acceptance. Religion basiert immer auf Leistung und Christentum basiert auf angenommen sein. I mean, this is incredible if you really think about it. Das ist unglaublich, wenn du wirklich darüber nachdenkst. Because do you know what? Most relationships actually are based on performance too. Denn weißt du, tatsächlich basieren die meisten Beziehungen auch auf Leistung. How many marriages are based on performance? Wie viele Ehen basieren auf Leistung? And then people wonder why they have so many trouble. Und dann wundern sich die Leute, warum sie so viele Probleme haben. You will treat other people the way you believe that God treats you. Du behandelst Menschen so, wie du glaubst, dass Gott dich behandelt. Think about this. Denk darüber nach. If you in your heart are convinced that God is loving, kind, caring and forgiving. Wenn du in deinem Herz überzeugt bist, dass Gott liebend, sorgend, vergebend und freundlich ist. That's how you will treat people. Dann wirst du so die Menschen behandeln. Because that's how your heart believes your Father in heaven is. Denn so glaubt dein Herz, dass der Vater im Himmel ist. But if you believe that God is a criticizing, judging, harsh God. Wenn du aber glaubst, dass Gott ein kritisierender, harter, urteilender Gott ist. That's how he treats you. Und er dich so behandelt. You will treat the other people just like that. Dann wirst du die anderen Menschen genauso behandeln. Because deep in the hidden chambers of your heart. Denn tief in den verborgenen Kammern deines Herzens. You believe that that's how you deserve to be treated by God. Glaubst du, wie du es verdienst, von Gott behandelt zu werden? That's why you believe that's how people deserve to be treated. Und so glaubst du, dass es die Menschen verdienen, genauso behandelt zu werden. And that's what you do. Und das ist, was du machst. So think. Also denke. Romans 5 verse 8 says. Römer 5 vers 8 sagt. God has demonstrated his love towards us. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin. That he let Christ die while we were still sinners. Dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. So look at this. Schau dies an. God accepted us. That's how the whole Christianity is based. Gott hat uns angenommen. Darauf beruht das ganze Christentum. While you were a sinner, before you did anything. Als du noch ein Sünder warst, bevor du irgendetwas getan hast. You performed nothing good and God already accepted you. Du hast nichts Gutes geleistet und doch hat Gott dich angenommen. You know, once my eyes opened to this incredible truth. Als ich einmal meine Augen für diese unglaubliche Wahrheit geöffnet hatten, everything changed. Änderte sich alles. Look what Paul says to the Corinthians. Schau, was Paulus zu den Korinthern sagt. In 2 Corinthians 5. In 2. Korinther 5. He says, God has reconciled us to himself. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. But then he says this. Aber dann sagt er dies. He says, this is crazy. Er sagt, das ist verrückt. He says, not only us, but the whole world. Nicht nur uns, aber die ganze Welt. How has God reconciled the whole world and yet the whole world are not Christians? Wie hat Gott die ganze Welt versöhnt und doch sind nicht alle Christen? You know how? Weißt du wie? From God's point of view, he has already accepted the world before they have performed anything well. Von Gottes Sichtweise aus hat er die Welt schon angenommen, bevor sie etwas geleistet haben. I mean, this blows my mind. Das haut mich um. No, God never, never, never, never wants us to relate based on performance. Gott will nie, nie, nie, dass wir ihm basierend auf Leistung vertrauen. God says, I've accepted you, now you choose. Gott sagt, ich habe dich angenommen, nun ist es an dir zu wählen. Think about what 1 John 4:19 tells us. Denke darüber nach, was 1. Johannes 4:19 zu uns sagt. We love because he first loved us. Wir lieben, weil er uns zuvor geliebt hat. I remember I got in a lot of trouble. Ich erinnere mich, ich kam viele Probleme. Because I preached a sermon about 30 years ago. Weil ich die Predigt vor 30 Jahren predigte. Man, did I get criticized. Mann, wie wurde ich kritisiert? I told people this. Ich sagte den Menschen dies. It was at a youth conference with about 120 young people. Es war eine Jugendkonferenz mit ungefähr 120 jungen Menschen. In Austria. In Österreich. And I preached. Und ich predigte. Rules, regulation and laws will never keep young people free from sinning. Regeln, Vorschriften und Gesetze werden die jungen Menschen nie davor bewahren zu sündigen. Understanding the deep and passionate love that God has for for them will give them victory over sin. Das Verständnis über die tiefe Leidenschaft und Liebe, die Gott für sie hat, wird ihnen den Sieg über die Sünde geben. We've tried to scare people out of sinning from an angry God. Wir versuchten, die Menschen von Sünde abzuhalten durch einen wütenden Gott. That doesn't work. Das funktioniert nicht. But understanding that God has accepted me before I performed anything. Jedoch zu verstehen, dass Gott mich angenommen hat, bevor ich je etwas geleistet habe. Will cause me to desire to please that God. Wird bewirken, dass ich das Verlangen habe, diesem Gott zu gefallen. So religion always places performance before accept. Religion setzt also immer Leistung vor dem angenommen sein. Do well and you're accepted. Mache die Sachen gut und du wirst angenommen sein. God says, I accept you, period. Gott sagt, ich akzeptiere dich. Punkt. Doesn't matter what you've done, doesn't matter what you do. Egal was du getan hast, egal was du tust. I accept you. Ich nehme dich an. And now we can respond. Und jetzt können wir antworten. Think of most evangelical churches today, any place in the world that I've been. Denke an die meisten evangelikalen Kirchen an irgendeinem Ort, an dem ich war. They are religious. Sie sind religiös. How can you say that, Reinhard? Wie kannst du das sagen, Reinhard? Well, stop performing and see if you are still accepted. Dann höre auf zu leisten und schaue, ob du immer noch angenommen bist. Go ahead. Los. Stop giving your tithes and offerings. Höre auf, den Zehnten und Opfer zu geben. Stop bringing the results they want you to bring. Höre auf, die Resultate zu bringen, die sie von dir erwarten. Stop going to the meetings every week. Höre auf, zu den wöchentlichen Treffen zu gehen. And see if you're still unconditionally accepted. Und schau, ob du immer noch bedingungslos angenommen bist. Now, is giving important? Ist es wichtig zu geben? I believe so. Ich denke ja. Is meeting together as Christians important? Ist es wichtig, sich als Christen zusammenzutreffen? I believe so. Ich denke ja. But my acceptance must not depend on anything I do. Jedoch muss meine Annahme nicht darauf basieren, was ich tue. Otherwise it is not Christianity but religion. Ansonsten ist es nicht Christentum, sondern Religion. I'm going to touch a very hot subject right now. Ich spreche nun ein heißes Thema an. And I'm happy to do that. Und bin glücklich, dies zu tun. We are trying to reach the sinners with the love of God. Wir versuchen mit der Liebe Gottes die Sünde zu erreichen. Except the gays. Mit Ausnahme der Schwulen. They have to first change before we accept them. Die müssen sich zuerst ändern, bevor wir sie akzeptieren. Think about this. Denk darüber nach. Anybody can come to a church and we accept them. Jeder kann in eine Kirche kommen und wir akzeptieren sie. Once they're saved, we understand that they now have to be conformed to the image of Christ. Wenn sie einmal gerettet sind, verstehen wir, dass sie nun zum Bild Christi verwandelt werden. But the gays, they're not accepted until they perform right. Aber die Schwulen werden nicht akzeptiert, es sei denn, sie verändern sich zuerst. That's religion. Das ist Religion. Now, do I believe that homosexuality is sin? Glaube ich, dass Homosexualität Sünde ist? Yes, I believe that. Ja. Das glaube ich. I believe that just like I believe that any other kind of sin that the Bible calls sin is sin. Das glaube ich genauso wie ich glaube, dass jede andere Sünde, die die Bibel Sünde nennt, Sünde ist. So how come we accept a guy who's been terribly wounded in his childhood, maybe sexually abused? Wie kommt es, dass wir einen Kerl, der vielleicht in seiner Kindheit stark verletzt wurde, vielleicht sexuell missbraucht wurde? He comes to the church and he's angry and bitter and wounded. Er kommt in die Gemeinde und ist wütend, bitter und sehr verletzt. We accept him, we have compassion. Wir akzeptieren ihn, wir haben Erbarmen. And we give him time to change. Wir geben ihm Zeit, sich zu verändern. But the gay has to change first before he's accepted in church. Doch der Schwule muss sich zuerst verändern, bevor er in der Gemeinde akzeptiert wird. I believe that's hypocrisy. Ich glaube, das ist Heuchelei. Oh, how I want the church to wake up and become true Christian church and not religious institution. Wie sehr wünsche ich mir, dass die Gemeinde aufwacht und eine wahre christliche Gemeinde wird, nicht eine religiöse Institution. Where everybody, no matter how destroyed their sin, felt loved and accepted before they have to perform anything. Wo jeder, egal wie zerstört er war, wie er gesündigt hat, angenommen wird, bevor er irgendetwas leisten muss. I tell you what, if we can learn to unconditionally accept people like God does, people will transform. Ich sage dir etwas. Wenn wir lernen können, die Menschen bedingungslos zu lieben, so wie Gott es tat, dann werden sich die Menschen transformieren. And they will change. Und sie werden sich verändern. Acceptance before performance. Annahme vor Leistung. See you tomorrow. Sehe dich morgen.